nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast, coast to coast. The only real dope. Positive Vibes auf Coast to Coast. Ihr seid bei Radio Ostfriesland. Es begrüßen euch am Mikrofon in den nächsten 55 Minuten Adrian Barne und Franz Hahnemann. Ja. Wir haben heute das Hip-Hop-Camp Spezial, wie angekündigt. Eine Stunde lang alles rund ums Hip-Hop-Camp. Und wir stellen euch einige von den Künstlern vor, samt Musik. Heute nur Musik von Künstlern, die auch auf dem Hip-Hop-Camp vertreten sind. Dementsprechend der Musikstil der heutigen Sendung. Natürlich kurz die wichtigste Information. Was und wo ist das Hip-Hop-Camp? Es findet statt vom 19. bis zum 21. August diesen Jahres. Und zwar zum vierten Mal. Und es findet statt ungefähr 100 Kilometer östlich von Prag, also in der Tschechischen Republik, auf einem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz in Hradec Králové. Ja, ein Hip-Hop-Festival der Extraklasse. Alle Leute, die bis jetzt dort waren, haben begeistert erzählt. Und wir fangen an mit den Künstlern, die am Start sind. Und zwar sind dabei Zombie Squad. Aus den Niederlanden. Die waren auch schon mal in Emden, als es 1996 hier noch eine Jam gab. Ja, die sind vielen Leuten hier ein Begriff. Deshalb spielen wir ein Lied, von dem wir glauben, dass es vielleicht noch nicht so viele kennen. Und zwar von dem Album Latta Continua von der Mikrofon Mafia, das Lied Klassentreffen. 2003, Klassentreffen, Zombie Squad, Mike Mafia. Wie an den ersten Schultagen, 100 Kilometer vor mir treffe alte Klassenkameraden. Ein Klassentreffen nach so vielen Jahren. Wir sind immer noch so drauf, wie wir es damals waren. Aus den Augen verloren, doch niemals aus dem Web zwischen der Mafia und den Zombies gibt's einen ewigen Link. Groningen und Köln, die neue Route 66. Jungs, ruft uns an, wir sind sofort da, ganz fix. Du nie lettre, chiama Gundrade, senza Gundrade. Tamma buttata, una bella canzone, buone fatte. I zombie e mafia, e questa prima parte. Rindi bagaglie sulla nave. Nella carta e meno male che non è lontana che sta di là l'Olanda e Turchia e Colonia e Napoli e 2 ore per andare, 2 ore per venire sulla mente per l'amicizia e per la nostalgia. Mob, the curl, the underground, merchant of MM and zombie squad, we extend the sound. Bringing back the season 4, City Springer, 5-star hotel in Potsdam and Sunshine Dinner. Tours we did, lots of places we went. Microphone mafia, check the message they send. Yo, bondage forever, while history repeats. Firepunk Cologne on CSPB. Aufgeregt wie an den ersten Schultagen, 300 Kilometer vor mir treffe alte Klassenkameraden. Bondage forever, while history repeats. Yo, Firepunk Cologne on CSPB. Aufgeregt wie an den ersten Schultagen, 300 Kilometer vor mir treffe alte Klassenkameraden. Bondage forever, while history repeats. Yo, Firepunk Cologne on CSPB. Treffen im erstklassigen Ambiente, die Mikrofon, Mafia und das Haus Agente. Bringen die Zombies wieder zurück ins Kaufhaus, drucken sie auf Platte drauf, damit du sie kaufst und dir die Haare raus. Ein Anruf, der Aufruf, der Rap Oldies, Rap auf dem Herzen, der Rap Profis. Trocken Häuser, Bühnen brannten ohne Feueralarm. Leute kamen und staunten, Rap ohne Erbarm. Wie ein Wunder, verzaubert wie durch Zauber. Denn die Mafia und die Zombies machen euch satt, wie Fünz und Gauda. Ich der Bruder da, Back, ich der Bruder da, Mikrofon, Mafia, Zombies, Guapla. Yıllar sonra işte yine dev randevu, derbi maçlarından daha heyecanlıdır bu. Saç baş yolduran eski dostluk budur. Altın ateşte insan zorda belli olur. Ne mesafe ne de zaman bizi ayırdı. Hiçbir zaman unutamadık eski anıları. Is this the future? Probably could be, I guess so. Multilingual, international, connect flow. This is European hip-hop, what you see. All kinds of styles, different branches. 1-3, the new breed. Old school buddies and fresh minds. Best live shows, block rocking beats and fresh lines. Keep always in mind, just remember. The big one stays and he is proud to be a member. Aufgeregt wie an den ersten Schultagen, 300 Kilometer vor mir treffe alte Klassenkameraden. See Bondage forever while history repeats. It's Firepunk Cologne on CSBB. Aufgeregt wie an den ersten Schultagen, 300 Kilometer vor mir treffe alte Klassenkameraden. See Bondage forever while history repeats. It's Firepunk Cologne on CSBB. CSBB. Das ist 94,0 Radio Ostfriesland und Dende zieht von Disco zu Disco wie Hans Nieswand. Peace. Das war Dendemann, der sich eben selber vorgestellt hat. Und er ist zusammen mit DJ Mirko Machine ebenfalls auf dem Hip-Hop-Camp und sie treten dort auf. Ich hoffe, dass alle von euch in Leer waren, als Dendemann hier war. Und wir spielen jetzt auch nichts von Dendemann, weil wir ihn schon so stark supportet haben und schon so viele Sachen gespielt haben. Aber jeder, der da war, weiß, was das für eine Hammer-Show war. Und jeder, der nicht da war, sollte auf jeden Fall dann zum Hip-Hop-Camp fahren. Weiterer Grund, dahin zu fahren, sind die Wax Solutionists aus Österreich. Sie treten auf mit dem Super City Sound System. Das sind im Genaueren die Twin Towers, Bass und an den Drums, Manuva und Def Joe am Mic. Und wir hören jetzt ihre Hymne Super City. Bin ein Geleich gerab, City Warrior. Bist du bereit, betritt mein Korridor. Willkommen in der Super City, in der du nicht siehst. No peace, hier ist fies, nichts da draußen liebt sich. Geh nicht allein, komm, lass mich dein Führer sein. Prüf die Situation, ja, du darfst nicht müde sein. Hier dreht nicht nur alte Seile, grüne Scheine. Blühen rein, da blühen rein, und schnell bewegen wir uns von Zügen frei. Leben viel in dieser Stadt, genau wie Regenfällen. Deswegen überlegen, wie Strategen vorgehen. Überleben in einer Zehnwelt, in der mich der Sieg will. Also geh ich den Steg zu erhebenen Ebenen, den ich gewählt. Connecten zeitgleich mit dem Clan der Waxos. Manöver 3, Slice, Gerab, a.k.a. Def Joe. Respektlos, setzen wir Chef los. Alle Kleptos, bomben jede City und das ist Tech Mode. Come on, let them know it's us when we come on. We even shine when the sun is gone. Dangerous, and ready to rock. Y'all know it's hot. Willkommen in the Super City. Willkommen in the Super City. Willkommen in the Super City. Der Welt. Zum Überleben brauchst du Mut und eine Menge an Geld. Verkehrte Welt, Bäume werden Häuserwände erstellt. Erkenne dich selbst und bleib, wenn dir die Enge gefällt. Terminal 1, Super City, please find the gap. Die Nachtschwärmer beleben die Straßen auch in der Nacht. Während ihr noch alle schlaft, sind wir am Leben und wach. Denn ohne Tageslicht zeigt die Stadt ihr echtes und wahres Sicht. Bleibt wie sie ist, bewahrt ihr wahres Gesicht. Denn die Straßen sagen nichts, verraten dich nicht und halten dich. Super City, ja. DJ. Survive along the street, then you're a warrior. The kid is like Bionic. Survive along the street, then you're a warrior. Let's see. Survive along the street, then you're a warrior. Survive along the street. Willkommen in the Super City. Willkommen in the Super City. Willkommen in the Super City. Willkommen in the Super City. Willkommen in the Super City. Willkommen in the Super City. Willkommen in the Super City. Super City von den Wax Solutionists aus ihrem Album Plastic People. Die Waxos sind das österreichische Most Famous DJ-Trio, kann man so sagen. Buds, The Bionic Kid und DJ Zuzi, Die haben schon so viel gemacht, bei fast allen österreichischen Produktionen sind sie dabei. Und falls ihr bis jetzt noch nichts von denen gecheckt habt, dann müsst ihr das auf jeden Fall tun. Als nächstes kommen wir zu einem der Headliner. Und zwar ist das Master Ace aus Brooklyn, New York. Der rappt ja bereits, das weiß ich gar nicht genau, aber sein Debüt erschien 1988 und sein erstes Album bereits 1990, glaube ich. 1995 kam dann sein drittes Album heraus, ganz berühmt, Sitting on Chrome. Haben wir auch den Titelton von gespielt vor ein paar Sendungen. Und von 97 bis 2000 war es etwas ruhig um ihn, aber er hat dann wieder eine Tour gemacht und wie er selber sagt, hat ihn vor allem die Tourtage in Europa haben ihn wieder inspiriert, ein neues Album zu machen. Es ist dann erschienen, Disposable Arts, auch richtig gutes Album geworden, aber wir spielen jetzt einen ganz alten Ton von ihm, der eben 1990 erschienen ist. Und soweit unsere Informationen richtig sind, ist es die letzte Tour von Master Ace. Also mit die letzte Möglichkeit, Master Ace live zu sehen. Alright, the tune heißt Letter to the Better. Once again, my friend, yo, it's Ace in action, here to send any and all MCs into a frenzy, cause I'll take a rapper out just like a Benzy. Yeah, this ain't the same old lame old bragging and nagging, yo, all that became old years ago. And yo, here's a profession that I am fresh in, and so I am going on and on like on a venture. Some of y'all are off from that because I sent ya. Let's move it forward, forward. You like it if I pause? Yeah, you sure would. But I ain't pausing, no stop, just like a freeway. Rappers, you're playing too close, I need some leeway, cause it's about time for the party to get up. Little bit hype and yup, this is a letter to the better. A letter to the better. Check the mail for yours, I unveil the jaws. Then I dog you, get down on all fours, so we can brawl. The capital A's a dream. Rhymes are fierce, pierce your ears like a laser beam. Reach, and I teach you each the speech like a spectrum. Even if you add bleach, it won't fade or run, cause it's made of 100% knowledge to weigh a ton. Listen, bud, yo, your rhymes are dud. Pencil or pen and I'll draw blood. Take a strong stance, strictly long pants. No shorts taken when you hear my song dance. Cause you can't keep still, so dance till you drop. All the hip-hop stop, but it never will. Yeah. Now if you're better than here's the move, Ace in action, I'm here to show and prove. Plain and simple, pretend my rhymes are pimple. Now bust it and watch it ache your temple. You need buffering, you're suffering, can you cope? Nah, nope, cause it's dope, and you hope. I might slip a trip, stall or fall, but all hope is lost and tossed. You've been hoarse, you're drugged, and you'd have bugged if I'd have set a love line in this verse of my letter to the better. Yeah, my letter to the better. This letter, it's going out to those that are greater. I made a little noise, but it shows that to call yourself baddest, to give yourself status, is nothing but a bunch of self-praise thrown at us. Now bust it, yo, why don't you save all that breath you're wasting? Here's a taste and style to keep you braced in the beat so deep, you find it hard to keep conscious. But let me tell you, don't sleep, cause if I catch you, I'll awake you like a nightmare, and bust a rhyme so deaf to hit you right where it hurts, cause I be aiming for your ego. So if you're smart, step aside and watch me go. The master ace just has to face chumps the bass, I eat you up, but first I say my grace. Father up in heaven, I sit before this table and look upon rappers, the weak and the able. And as I look and listen, I hear a lot of dissing and mess about being the best, but something's missing. You wanna keep rappers in check and get respect, correct? There's nothing wrong, I do it in my song. You know I like the ill, but still I try to fill the youth with the will to be strong in the long run. So son, it's important that we get a positive message across, so read my letter to the better. Kind of rivery. Are you a dope MC? Special delivery. Waste no time, it's a rhyme, go ahead and open it. This is a letter to the better. I know you're hoping it might be some claim of my greatness, but once I state this, watch the crabs rate this. You wear a crown, you don't deserve one. You need a meal for the mind and I'll serve one. Like a chef so deaf, I'm gonna whip up rhymes able to rip up those who turn a lip up. One page at a time, you keep reading. Each stage of the rhyme, where's it leading? You wanna know what a path leads you, follow it. I'll feed you your pride and make you swallow it. Used to be an innocent bystander and a lot of years filled my ears with slander. Why should I choose to get used to the way you burn? When will you learn that every rapper has a turn? And when the spotlight shines on you, you ought to glow and show the next man how to grow. And so, enough said about yourself. The central wealth of our people is mental health. And good things come in due time and through rhyme. Watches a few climb straight to the top, non-stop, just to get a great big piece of the pie. This is a letter to the better. A letter to the better. Master Ace mit Letter to the Better von 1990. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland und heute geht es voll und ganz um das Hip-Hop-Camp. Wie gesagt, findet es statt vom 19. bis 21. August 2005. 100 Kilometer östlich von Prag in der Tschechischen Republik und veranstaltet wird das Ganze von der Depot Crew aus Prag. Ist Herausgeber des größten tschechischen und slowakischen Hip-Hop-Magazins. Außerdem größter Hip-Hop-Event-Veranstalter in der Region. Yes, und das erste Hip-Hop-Camp, das fand statt 2002. Da gab es 3500 Besucher und im nächsten Jahr, 2003, waren bereits 8000 Leute dort und letztes Jahr, zur dritten Ausgabe, 13.000 Besucher. Dieses Jahr werden ungefähr 15.000 bis 18.000 erwartet. Trotz immer mehr Leuten wird die Atmosphäre von den teilnehmenden Leuten als sehr solidarisch und friedlich beschrieben. Kommen ja auch viele Künstler aus der ganzen Welt, also ist auf jeden Fall für internationales Flair gesorgt. Die meisten Gäste kommen wohl aus Deutschland, aus der Tschechischen Republik natürlich, aus der Slowakei und aus Polen. Insgesamt treten ca. 100 Artists auf den verschiedenen Stages und ungefähr 100 DJs und Moderatoren und sonstige Leute führen da noch durchs Programm. Wir erzählen euch auch später noch etwas über das Rahmenprogramm. Aber zuerst kommen wir zu einem Projekt, das dort auch auf einer der Bühnen vertreten ist. Und zwar handelt es sich da um Kaleidoscope. Das ist eine Formation von österreichischen und einer deutschen Gruppe. Und zwar im Detail Blumentopf, Texter und Total Chaos. Und wir hören das Lied für euch, produziert von DJ Zeppelot von dem Kaleidoscope Sampler oder LP. Vergiss Karten und Kompass, Radar, GPS und sonst was. Setz mich langsam in Bewegung, glaube mir, da geht und kommt was. Tappenweise auf der weiten Reise, bis du dich belohnt hast und von Müdigkeit verschont warst. Ich hör den eigenen Schritt, in meine Puma-Sneakers fassen Fuß. Auf dem Weg zum Ziel, den man nicht finden, suchen muss. Schritt für Schritt Flow, Schritt auf Schritt Shows. Schritt für Schritt, auch wenn er nicht groß. Lacht nicht los, mit uns das Kaleidoscope. Hör besser alle zu, wenn Rotsch erzählt. Ich fett für Gott und die Welt. Mir egal, ob mein Schrott euch gefällt. Wenn mein Stoff nicht top ist, merk ich's hoffentlich selbst. Komm mit dem Kopf voller Ideen und geh mit Kopf und voll Geld. Ich schwör, wir rocken die Welt. Ganz ohne Hooks, die jeder Trottel behält. Das ohne Videoclips und Tanga-Girls und protzigen Pants. Und weil man versprochenes hält, ist nur eine Frage der Zeit. Ist der Partner nicht schreibt, euch erreicht, egal wo ihr fragt. Schnelle Wege werden zu feiner Stolpersteine. Blast an eure Holperstraße mit den Freestyle-Reimen, nur ich weiß. Wir bringen ins Ziel, was ihr am Start habt und sagt. Wie oft findet ihr Routine, wenn ihr gefragt habt? Den Holzweg, den ihr stolz geht, der wird zum inneren Beat, der dich dann antreibt und dann vorträgt. Doch aufgepasst, Zweifler kommen selten an. Doch irgendwie kommt man auch vorwärts mit dem Rückwärtsgang. Mikes und Beat. Texte, die dich informieren, wie wenn du Zeitung liest. Sind alles, was ich weiß und lieb. Deshalb ist mein Scheiß so lieb. Ich bin Rap-free, weil ich in den Liedern steig und mit ihm wegflieh. Wenn ich mir kein Lied anpfeif, dann geht's mir echt mies. Weil es mir den Rest gibt, wenn zu viel Backs fließt. Und ich das Mädchen gar nicht kenn, das neben mir im Bett liegt. Hey Leute, check die. Check was, check das. Sei nie mit uns, dann kommt das krasseste Zeug. Wenn wir free sein, kommt das krasseste Zeug. Sind mir Mike, Baby, dann kommt das krasseste Zeug. Kaleidoscope, Klick. Und das ist für euch, darf ich die Hände sehen? Denn das ist für euch, wenn ihr im Takt legt, dann kommt das krasseste Zeug. Und wenn ihr uns hört, dann kommt das krasseste Zeug. Euch ist ein Ballot und das ist für euch. Yeah. Und wenn der Groschen nicht fällt, dann ist uns allmählich Bananen. Zeiten stoppen zu wollen, ist ganz ehrlich vertan. Er kommt schlagfertig wie Sahne mit dem Zeug, das ihr braucht. Das schlimmste Ding, das ich je trete, ist der Joint, den ich rauch. Und wer heute noch glaubt, man müsste Schweine viel kippen, um gute Reime zu kicken, hat nicht das kleinste begriffen. Braucht nahezu 8 Jahre, um diesen Style zu entwickeln. Manche Kritik braucht uns wahr, aber keine vernichten. Wer kann behaupten zu wissen, was Rocken heißt? Und wer droppt den Scheiß? Der auch den Arsch mit dem zähsten Sitzfleisch vom Rocker reißt. Wer ist der Typ, der nicht weggeht, weil er rappt? Ey, wer ist der Typ, dessen Texte jeder schätzt? Ist der Heinemann. Bin niemals zufrieden mit dem zweiten Rang und weiß, ich hab nen Humor, über den man sich oft streiten kann. Häng an mein Mikro wie ne Frau an dem Kosmetikset und bin, wenn ich mal Rap kaum wegzukriegen wie ein Leber. Ich bin ein Kiffer ohne Job, der gerne Mikrofone rockt und nicht mal weiß, wie man Spaghetti mit Tomatensoße kocht. Ich hab nur Beats im Kopf, Rap ist meine Redensart. Und während ihr die ganze Nacht nur durch die Gegend fahrt und auf der Suche nach ner heißen Braut wieder nur Scheiße baut, nehm ich fleißig auf und verlasse das Quartier. Nur wenn ich ein Blatt Papier oder einen Bleistift brauch. Kiffen macht blöd, doch das scheiß ich drauf. Jetzt ist was los, Dicker. Bleib hier bereit. Jetzt ist was los, Dicker. Bleib hier bereit. Jetzt ist was los, Dicker. Bleib hier bereit. Jetzt ist was los, Dicker. Bleib hier bereit. DJ Seppola hat das krasse Zeug. Colonia hat das krasse Zeug. Kung Fu hat das krasse Zeug. Diverse Sponsoren des Hip-Hop Camp 2005 kümmern sich um die um das Rahmenprogramm und auch um das Hauptprogramm. Und wir zählen euch jetzt mal auf, was es denn für Stages und Hangars gibt. Hangars. Wo findet das denn genau statt? Also wie gesagt, findet das auf einem sowjetischen Militärflugplatz statt, also einem ehemaligen, natürlich, der nicht mehr als solcher genutzt wird. Damit sind die ganzen Hangare, in denen früher große und kleine Flugzeuge gestanden haben, leer. Und da kann drinnen gefeiert werden. Vielleicht kennt ihr das, es gibt auch Festivals in Deutschland, die auf solchen Locations stattfinden, zum Beispiel die Fusion in der Nähe von Rechlin. Und das ist, hat echt Atmosphäre, richtig nice. Der Main Hangar, also die Live Stage, die haben natürlich zum Teil tschechische Namen und wir sind uns nicht so sicher mit der Aussprache. Auf jeden Fall präsentieren die Jungs selber von der Depot Crew mit ihrem Magazin namens Barak. Und dort finden eben die Konzerte und Battles statt. Dann gibt es die Semtex Arena, wo Party-DJing läuft die ganze Nacht lang. Semtex ist so das bekannteste tschechische Energiegetränk. Dann gibt es den Sir Benny Miles Hangar, da gibt es ebenfalls Party-DJing. Dann gibt es dort das Shure Tent und dort findet von der ITF veranstaltet die Qualifikation für eben die ITF-Ausscheidung der Tschechischen Republik und der Slowakei für 2005 statt. Außerdem gibt es dort Open Mic Nights. Bekannte von mir, die letztes Jahr dort waren, haben stundenlang in der Open Mic Area gerockt mit Leuten aus der ganzen Welt, die sich nicht unbedingt verstanden haben, alle ist ja klar, aber hatten alle denselben fetten Vibe. Ja, das Schöne ist, dass dort die Kommunikation, auch wenn man mit der Sprache nicht ganz hinkommt, eben durch die Musik und durch die Vibes passiert. Dann gibt es die Kofala Stage. Dort gibt es Kino, Graffiti-Dia-Shows, Breakdance-Shows. Ihr seht also, Hip-Hop ist komplett eingebunden. Es gibt natürlich eine Chill-Out-Bar und für körperliche Ertüchtigung ist auch gesorgt. Da gibt es eine Breakdance-Stage, außerdem einen großen Skate-Monkey-Park, auf dem geskatet werden kann eben und mit kleinen Bikes rumgeturnt. Und für alle, die gerne Körbe werfen, gibt es ein Streetball-Turnier, das dort organisiert wird. Das wird sicher auch ein Highlight werden. Alright, kommen wir jetzt zu den Leuten, die ganz oben stehen auf dem Flyer und nicht umsonst. Das sind Non-Fiction, 4 Mann aus Brooklyn und hört genau hin, die erzählen euch jetzt was über ihren Style. As far as Non-Fiction's music is concerned, man, we encompass everything, every aspect of life, from drugs to the streets, to the struggle, to politics, to pornography. That's because it's a part of everyday life, it's a part of our everyday life. So we encompass it all, we ain't fronting for nobody. You know what I'm saying? If we feel it, we believe it, that's what we do. We do it. If I feel a certain way when I write lyrics or I write a song or something like that, that's what I'm going to write. I'm not going to edit myself, you know what I'm saying, just because someone may not like it. That goes against the whole purpose of what hip-hop started as. Hip-hop started as a form of music where you can express yourself, say what you want to say, and you know, you're gonna have your critics and stuff like that, but if you feel that it's your truth, then that's all that matters. We're not giving you anything but the uncut raw shit. Aside from us being MCs, I think we're all poets. I think we all speak with words. I think we all paint certain pictures that, you know, maybe the first few times you hear us, maybe you're not gonna get it, and maybe it's not supposed to be that way. After numerous listens and analyzing what we're really trying to say, the truth is really there. The fact that you gotta read between the lines. Yo, man, it's fucking sex, drugs, and hip hop, yo. That's it. You know what I'm saying? Goonism at its best, you know? For me personally, I like bring more of the political aspect to nonfiction. You know what I mean? In terms of like balancing stuff out. Me personally, I'm not really into politics. You know, I don't, you know, I'm just a speaker. You know, I speak with words, I paint pictures. I don't get into all that really. It's like a scale, you know, that we're trying to keep balanced constantly, because you always have to have positive and negative in your lyrics if you're real. You know what? I'm living for today and I'm gonna have no regrets, because shit is real. You know, you're addicted to TV, whatever you're into, leave all that shit alone. You know what I'm saying? Leave everything alone, you know? Uhr, wir sind ungefähr bei der Halbzeit von Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Und wem diese ganzen Informationen über das Hip-Hop-Camp-Festival jetzt ein bisschen zu schnell gehen, der kann sich auch im Internet informieren auf hiphopcamp.de. Ganz viele Ps, da poppt's gleich, ploppt's. Oder Alright. Auf unserer Seite coastradio.de, da ist auch die Hip-Hop-Camp-Seite verlinkt. Jetzt noch ein bisschen mehr zu Non Fiction. Wie gesagt, sie kommen aus Brooklyn in New York, beziehungsweise aus der Umgebung dort. Und die drei MCs heißen Sabat, Shrek, Gore-Tex und Ill Bill. Zusammen machen sie ihr Ding mit DJ Eclipse. Die sind alle schon seit den 80ern dabei. DJ Eclipse ist schon seit den frühen 80ern massiv am Platten kaufen und auflegen zum Beispiel. Auch mit anderen Projekten bekannt geworden. Seit 1995 machen sie alle zusammen das Projekt Non Fiction. Und wie ihr vielleicht eben schon gehört habt, sind das meist harte Lyrics, zum Teil auch ziemlich unter der Gürtellinie, aber auch sehr korrekte politische Lyrics dabei, rougher Sound, beziehungsweise so ordentliche New York Beats eben, viele Tunes sind produziert von DJ Premier, von Large Professor oder eben von den Leuten selber. Die haben auch eigene Solo-Projekte, zum Beispiel mit Necro zusammen noch, und der erste Longplayer, der von ihnen erschienen ist, ist 2002 erschienen, allerdings haben sie daran vorher 7 Jahre lang gearbeitet, waren bei verschiedenen Labels kurz unter Vertrag, das hat nicht gut funktioniert, also haben sie letztendlich den richtigen Schritt getan und ihr eigenes Label gegründet, Uncle Howie Records, benannt nach einem Onkel eben, ich denke, das ist der Onkel von Ill Bill, der auch oft in ihren Texten genannt wird und in Interludes dabei ist. Dann kam eben 2002 ihr Longplayer raus, The Future Is Now, wird als Meilenstein im Untergrundrap angesehen und live sind die garantiert auch eine Bombe. Wir hören uns jetzt noch an den Tune Rockstars. And now it's time to bring up the headliner of the evening. Very special. Please welcome to the stage. Escape from New York, and I be on some Brooklyn bullshit. I put clips as fast as I dose chicks with dope tits. Tommy Lee called, said the coke surviving at 6. Got my name all in your mouth, like you're liable to brick. Click me on the tube, chain swinging down to my shoes. Light up the room, African boom, sparking and zoom. Disciple of rock, the type of range, rifles and cops, I'm spiteful. Fakes get left shaking like Michael J. Fox. I feel like the AIDS affected needle acupuncture. Gangster the hustler, murderer and kidnapper suspect. Rapper and dust head, with blood red and drip blue. My shit's too colorful, running through with 100 goons and maniacs. If a bitch like to suck dick, she a brainiac. Bust up in their mouthpiece, see how they react. Take it back like an instant replay. Living the PJs, watching my uncle freebase. Analyzing the angles on a fiend's face. I learned to love my trees lace. The way the PCP tastes, the way it make me see things. Old school like spot builds and sheepskins. Since I'm writing this, I'm rocking iceberg jeans and Timbs. Thinking where I'm gonna be in 2007. Either a house in the Hamptons or a house in heaven. I be chilling on the beach in the south of Venice. Or murking the president live on Channel 7. Coming through rockets, wow, like rock stars who smash guitars. Unadulterated. MCs. Coming through rockets, wow, like rock stars who smash guitars. rage. MCs, I be Brooklyn till I die, don't even question it twice. My crew nice, late night in the corners, we shoot dice. It's like summertime in New York, jean shorts, Tim's, blue buck, tank tops and koofies. Groupies acting loosely, who being a black drop with a sack cock, that cap box, puffing the stove, get spent snapshots. I'm trying to live, feed the kids, drop some whips, handle biz, own a crib, do my shit in the street, that's how if it I is. If I say rockstar, talk about rocking the mic. My shit's hot like the rock, a fiend dropping the pipe. These cats are idiots, but rap so pussy, they catch periods. I'm serious, my life is like a drug experience. A porno movie with no plot, and I'm the only guy in it. Like vivid videos with Kobe tie-dye bitches. Ill Bill, rap crusader, chilling in the Black Navigator, Canarsie to Pennsylvania. MCs break Mumia out, banging with shells and heaters out, blast off, seven bits, blow bombs and speakers out, hookers and bricks, gutted cats, bitches and pimps, cripples and gimps, ex-cons, pushers and tricks, street poets speak the essence, what's realer than this, up in the club, smoked out, coke, the feeling of crisp, you lighten the wrist, Richard Simmons flow with a pick, taking my record label hostage if they stopping my shit. I remember them cold nights and low lives for clubs, now it's strictly VIP, free drinks and drugs, pounds and hugs, getting back rubs, read them underground thugs, stay street, but got newfound love, take a continental driver, rental travel the globe, North Kitchen to the end, well while we rock shows, explode from out the projects, Glenwood to Trosneck, pour your drink off and make a toast to how the gods get. Hello, this is DJ Vadim. When I'm not drinking vodka or listening to my Beatles records, I'm checking out the Coast to Coast show, Germany, number one. Ja, DJ Vadim ist auch auf dem Hip-Hop-Camp am Start und zusammen mit MC Blue Room 13 und Yara Bravo, dazu aber später. Und zwar erzählen wir euch jetzt zuerst etwas über die wahnsinnigen Eintrittspreise. Wenn ihr euch jetzt im Juli noch bemüht, an Karten für das Hip-Hop-Camp zu kommen, was ihr über hiphopcamp.de machen könnt, bezahlt ihr nur 25 Euro für ein 3-Tages-Ticket. Das ist wirklich ein unschlagbarer Festivalpreis. Keine Frage. Wenn ihr euch erst im August kurzfristig entschließt, macht ihr auch nicht so viel falsch, dann seid ihr bei 28 Euro, was immer noch sehr fair ist. Die Campinggebühren für 5 Tage pro Person betragen 1,70 Euro. Die Parkplatzgebühren, falls ihr mit dem eigenen Automobil anreist, betragen für 5 Tage 3,30 Euro. Wer mit der Bahn oder mit dem Bus anreisen möchte, der kümmert sich da selber darum. Wenn ihr schnell seid, gibt es ja zurzeit diese Bahnangebote für 29 Euro. Da ist bestimmt auch eine Verbindung nach Prag dabei. Wenn ihr mit dem Auto fahrt und ihr habt noch Platz, bietet ihr vielleicht die Mitfahrgelegenheit an auf einer der Foren hier für die Gegend, zum Beispiel hiphop-leer.de oder North Coast Jam. Und ja, der Zeltplatz befindet sich direkt neben dem Festivalgelände, daran anschließend auch gleich der Automobilparkplatz. Und wenn das jetzt keine schlagenden Argumente waren, neben den ganzen Künstlern, weiß ich auch nicht. Die Preise können, wie gesagt, überhaupt kein Grund sein, da nicht hinzufahren, sind eher ein Grund, dahin zu fahren, denn natürlich in der Tschechischen Republik ist auch das Essen und alle anderen lebensnotwendigen Dinge um einiges günstiger als in Deutschland. Kommen wir zu einem weiteren Künstler, der vertreten ist auf dem Festival. Das ist einer der schon am längsten rappenden und bekanntesten MCs aus England, und zwar Skinny Man. Stellen euch jetzt seinen Tune vor, den er eben zusammen mit DJ Vadim produziert hat. Von dem Album von DJ Vadim, Live from the Other Side, und der Tune heißt Live from the Itchy Side. Yeah, dealing with the Russian percussion. DJ Vadim and Skinny Man. Life from another side, from life to an itchy side. We don't check for the KGB, we come to the north side of London to check the MUD. Skinny Man, tell ramp her and it right, so we'll show you how we do. No ramping, check it. As it's this, I've taken insight to the style of all those itchy town cats for bringing you the mud files. For a while I've been investigating this system I'm in, I've tried to show you the art. I didn't know where to begin, police and thieves are on the streets. Society meets, extremes in good and bad don't add to make the cipher complete. It's like a big tourist attraction, for monopolies to run. They've come to spend their money so they're bound to get done. By any local ghetto you who's waiting out on Camden Lock. Not any in particular, because you'll find there's a lot. They're on that plot for Queen's heads, their pockets are rot. They're blagging how they're selling green, but they ain't holding no stock. I reckon 80% of those youths, yeah, they smoke rock. Some try to kick their habits, but they can't seem to stop. But the shops are gonna screw if the cash don't clock. They can't afford for this to flop, so now they flood the place with cops. Eagle Eye, CID and CCTV. Running pure fuckery within the police community. So paranoid, they don't never travel in less than free. Harassing me, Skunga P, from the MUD. Now they was interrupted by my little mudrin Baron B, who said, I'm a youth who runs, scammed them differently. See, I was born in the care of your community, and you don't really care for me, so now I live carefree. If you was me seeing things like the way that I see, you know it's us against them, and there ain't no unity. So now I live my life, and yeah, it treats me nice. And in the last 2 years I never served the same place twice. But your time you sacrifice, the chase is round like cats and mice. I wanna get my cake and eat it too, if it's just a slice. With the money that I get from knocking junkies, I earn it, and then destroy the drugs by buying gadget, then I burn it. So don't come enforce your laws, I'll make my own. And don't watch me with the weed, just watch the man who's selling bone. And if you try come enforce that zero tolerance zone, then we won't tolerate you pigs, so best to leave us all alone. And if you've known, it's a minute in the day of that life. Try and go to King's Cross for 2 days and two nights. Be a freaky deaky people who could give you a fright. They're all out to get the money that'll pay for the pipe. Girls are selling their punani, singing all through stripe. A dirty curb callers come, singing tonight's the night. That's how I know to myself, something's just not right. Because they turn back into zombies when they see the sunlight. Take it from school to brats, my files runs red. It's so dread that every morning is the dawn of the dead. There's pure walking duppies, cause people wanna see them gone. And it's gone on so long, and to the point it's all gone wrong. Because we're all in this together, and we never stand strong until another one of us is killed by the Babylon. At the rate of all this madness, it won't be lasting long. That's why there's music in our message, channel to you in a song. Live from the itchy side, DJ Vadim. Yeah, big up DJ Vadim. Big up my gold line rum cream. Big up my multi-flavoured bags of green. And I'm lame, I'm out saying skinny man, mad fam. Let me explain. Let me explain. Let me explain. Let me explain. Let me explain. Hey, this is Mistress of Poetic Innovation, Yara Bravo. Not taken from Adam's ribs, but chosen for him. Coast to coast, baby. Check it out. Yes, Yara Bravo ist wie gesagt zusammen mit MC Blue Rum 13 aus New York und DJ Vadim die Band namens One Self. Die haben inzwischen auch schon ein Album und diverse Maxis draußen. Werden wir euch demnächst vorstellen. Schöne Musik auf jeden Fall. Die haben sich kennengelernt auf den Russian Percussion Group Touren von DJ Vadim in den USA. MC Blue Rum 13 hat da einmal Opener gemacht, also vor DJ Vadims Band, und ist dann, glaube ich, bei der zweiten Tour richtig mit als Frontmann eingesprungen. Und ja, die wohnen zwar alle woanders, auf der ganzen Welt verteilt sozusagen, und haben auch ihre Wurzeln ganz woanders, zum Beispiel Yara Bravo, deren Mutter kommt aus Chile, der Vater aus Brasilien und sie selbst ist aufgewachsen in Schweden. DJ Vadim kommt ja, wie ihr hoffentlich wisst, von unseren Interviews und Beiträgen aus St. Petersburg und lebt in London, und MC Blue Rum 13 kommt aus New York, und ihr Sound ist auch sehr vielschichtig und vielseitig. Wer das Interview verpasst hat, kann es, wenn er einen Internetanschluss zu Hause hat, auf coastradio.de sich noch einmal anhören. Ruhrpott AG, Philo Joes, Raid, Beat Sampras. In dieses Umfeld passt unser nächster Künstler, den wir euch vorstellen. Und zwar ist Gala, auch auf dem Hip-Hop-Camp vertreten. Gala, früher ein Teil der Philo Joes zusammen mit Pachel. Und einer ihrer Sätze aus einem Titel, Pachel und Gala, die Saga geht weiter, wird nun umgesetzt. Nachdem Pachel sein Soloalbum rausgebracht hat, 2004, ist nun Gala nachgezogen. Und mit dem Wahnsinnswerk Swing Kid ist er jetzt seit kurzem auf dem Markt. Und das ist absolut deepster Hip-Hop. lyrisch vom Allerfeinsten. Sehr schöne Produktion auch, super Beats. Und wir stellen euch das vor jetzt anhand von zwei Stücken. Wir fangen an mit Ich brauche und das ist der Beweis, dass Deeper Rap auch nach vorne gehen kann. Was mich körperlich und psychisch spricht. Unterm Strich brauch ich mich, mein Mikrofon und mein Gesicht. Die Emotion, die Leidenschaft. Die Schmierpapier zu Aktien macht. Würd immer acht geben bei Jungs, die fünf geben. Braucht nicht lang zu überlegen. Ihre Gestik ist nicht schwer zu lesen. Braucht gute Ausreden, um vor den Herrn zu treten. Außer Reime nichts gewesen. So sah's aus in meinem Leben. Pick up the music. Up on the mic. Pick up, pick up the music. I wreck the mic. Pick up the music. Rauszugehen, als wird's kein Morgen geben. Verfehlte Takte, die mir Sorgen von den Schultern fegen. Brauch Funkstationen, die unsere Platten auflegen. Und Radios, die diese Nachricht in Empfang nehmen. Brauch Style nicht tot zu reden, Style nicht tot zu schweigen. Ich hab meinen Geschmack, über den Rest können wir uns gerne streiten. So sieht die Wahrheit aus, ich deck sie auf wie Memory. Brauch meine Sprache bildlich wie die Galerie von Chances. Sie braucht keinen teuer Tropferlamm, der ist eh beschissen dran. Die Welt hält den Atem am Rap markiert den starken Mann. Braucht alle Sinne zusammen, plus den Sechsten wie Cole. Ich seh nur noch tote Menschen auf der Suche nach dem Ruhe. Wir brauchen mehr Soul, mehr Hände, die den Himmel streifen. Peace-Zeichen, die Gewitterwolken aufreißen. Brauch Musik, Musik als Sprachrohr. Wenn du vergisst, was ich brauch, spul zurück oder vor. Pick up the music. Pick up, pick up the music. Pick up the music. Pick up, pick up the music. Pick up the music. Pick up, pick up, pick up the music. Pick up the music. Ich brauche von Gala von seinem Album Swing Kid, erschienen auf La Cosa Mia Records, jetzt im Handel erhältlich. Ein deepes Hip-Hop-Album vom Allerfeinsten und ja, produziert ist es von Ill Faded Tre. Und ja, das Album, was sind da so die Highlights natürlich, was wir gespielt haben, Ich brauche und was wir gleich noch hören werden. Und aber auch ansonsten, Ono ist da drauf und rappt mal wieder auf Deutsch, aber hat sich im Gegensatz zum Dike-Album einiges gesteigert, sein Deutsch. Sehr geiler Track. Eigentlich ist es so ein Album, wo man nicht wirklich weiß, was man vorstellen soll, weil es einfach von vorne bis hinten richtig gut ist. Es sind 12 Tracks plus 2 Remixe von dem einen Lied und wirklich keine Schwäche dabei. Die Beats gehen teilweise richtig nach vorne, wie wir gerade gehört haben. Der nächste ist auch eher schnell, sind aber auch richtig schöne Klavierbeats dabei, die ruhiger sind. Und wir hören jetzt Mein Schatz und ihr dürft raten, wer da gefeatured ist. Geht's um unsere Raps, kennen wir nur einen Satz. Mein Schatz. Leb für meinen Schatz, sterb für meinen Schatz. Mein Schatz. Hier läuft es Hand in Hand, als ob man Halle tanzt. Wir jagen Hooks wie die verlorenen Kids in immer Land. Sind schon Teufelspack, fehlt nur noch der Dreizack. Na Hut ab, dass uns grad nicht die Wut packt. Du kommst mir wie gerufen, wo sind die Wünschenrouten? Komm, lass uns Hip-Hop suchen, Blutbar mit Lyrics fluten. Box durch eure Box nun, das Singen passt wie Faust aufs Auge. Hängt zusammen wie Mund und Feder, fertig ist die Laube. Uns passt der Schuh wie dem Mädel aus der Asche. Zieh drei Nüsse aus der Tasche, nur was will die breite Masse? Augen zu, wünsch dir was, wie wär's mit Kraftreserven? Wir blasen Lebenslichter aus wie Geburtstagskerzen. Heute ist der Tag, an dem wir runden wie der Derwisch drehen. Wollt doch mal sehen, wie viele schwindelig nach Hause gehen. Wir wollen nur eins reimen, wir Tickets entwerten. Sorry, schon benutzt, wir waren die Ersten. Geht's um unsere Raps, kennen wir nur einen Satz. Mein Schatz. Leb für meinen Schatz, sterb für meinen Schatz. Mein Schatz. Geht's um unsere Raps, kennen wir nur einen Satz. Mein Schatz. Also leb für deinen Schatz, sterb für deinen Schatz. Mein Schatz. Ey yo, wer kriegt dich schon gebacken? So wie Omas Plätzchen. Alle wollen's bitten, treffen nur ihr Schlapperlätzchen. Und wollen es versuchen, doch Pustekuchen. Meinst du wärst ne wilde Sau? Dann geh doch Trüffel suchen. Ich wünsch dir Rück wie ein Tritt in Haufen Hundescheiße. Doch tu mir einen Gefallen, Traumtänzer trete leise. Ab Marsch ohne Meckern, ohne Lätzchen. Ich führ ein Style ein, der geht ab wie Zäpfchen. Was soll ich sagen, außer ja, ihr stinkt's nach Eigenlob. Man hält den Kram halt hoch für Wasser und für Trockentod. Für mein Sparschwein zu nem leeren Futtertrog. Von daher gibt es nur die Peitsche, selten Zuckerbrot. Verbreit mein Kleinod und das in Windeseile. Nachfällst du wie Doris C, jetzt fliegen Häuserteile. Sie sucht nach Kansas City, wir nach Fantasie. Wir finden Raps und formen sie um in Spoken Poetry. Geht's um unsere Raps, kennen wir nur einen Satz. Mein Schatz. Leb für meinen Schatz, sterb für meinen Schatz. Mein Schatz. Geht's um unsere Raps, kennen wir nur einen Satz. Mein Schatz. Also leb für deinen Schatz, sterb für deinen Schatz. Mein macht keinen Sinn, Text und Ton zu stehlen. Als King schreibt man sich seine eigenen Kronjuwelen. Der Reim, der Schatz, der Ton triggert die Truhe. Der perfekt gesetzte Satz lässt mir keine Ruhe. Sortiere Silben und kleb sie in mein Album. Präpariert für die Ewigkeit durch die siebte Salbung. Fühl mich wie eine Kuh, fünf Minuten vor der Kalbung. Denn ein heikles Thema bleibt die Frage der Gestaltung. Kristallklar, gestochen, scharf und brillant. Bleibt mein Reim roh wie ein Diamant. Immer brandneu, niemals aus zweiter Hand. Greif ich zum Lernblatt und nutze mein Verstand. Der Shit hier ist der Joint, auch wenn man keine mehr kippt. Es gibt Junks, von denen man noch jams, einige trifft. Als Spritzbesteck, Papier und der Stift. Von daher bleibt Rap unsere heilige Schrift. Geht's um unsere Raps, kennen wir nur einen Satz. Mein Schatz. Leb für meinen Schatz, sterb für meinen Schatz. Mein Schatz. Geht's um unsere Raps, kennen wir nur einen Satz. Mein Schatz. Also leb für deinen Schatz, sterb für deinen Schatz. Mein Schatz. Mein Schatz von Gala. Und ich habe es beim ersten Hinhören und beim zweiten auch nicht erkannt, erst beim dritten und wo ich nachgelesen habe. Gefeatured ist Flown Immo. Er hat seinen Style irgendwie völlig verändert und ist richtig gut. Aber er ist nicht dabei, soweit ich weiß, beim Hip-Hop-Camp. Aber Gala ist auf jeden Fall auch die Reise wert. Yes, dann sagen wir nochmal durch, wer noch alles dabei ist, denn natürlich in einer Stunde Musik kann man nicht so viel vorstellen. Headliner sind wie gesagt Nonfiction und Master Ace aus den USA. Dazu kommt Inspector Deck vom Wu-Tang Clan. Außerdem The Last Emperor, der kommt glaube ich aus Philadelphia. Genau, der war in der letzten World Cup Sendung. Alright. Interview mit dem. Die World Cup Sendung? Ja. Im Internet. Im Internet könnt ihr die checken übrigens. Kommt ja nicht mehr im Fernsehen World Cup, oder? Genau. Ja. Ja, die Underground Warriors und Case, das waren jetzt glaube ich erstmal alle aus den USA. Dazu kommt wie gesagt Skinny Man aus England, DJ Vadim mit seiner Band Oneself, die Foreign Beggars ebenfalls aus England und 45 Scientific aus Frankreich, also Carangsang Scientific. Das ist ein unabhängiges Rap-Label aus Frankreich mit vielen verschiedenen Rappern, die alles in Eigenregie machen, glaube ich, auch vertreiben und so. Und da kommen dann Ali, Escobar, Lalco, Hi-Fi, Generaldo. Soweit wir informiert sind, ist das auch Rap der härteren Gangart. Ja, wir haben gespielt Kaleidoscope, die kommen vorbei. Wir haben nur den Dendemann persönlich gehört, aber kein Lied gespielt. Dendemann und DJ Mirko Machine sind am Start. Die Wax Solutionists mit ihrem Super City Sound System. Genauer die Twin Towers, Manuva und Def Joe. Gala von der Ruhrpott AG ist dabei. Und aus Österreich sind unter anderem noch dabei Kamp, die kennt vielleicht noch der eine oder andere aus Wien. Ja, und noch aus allen möglichen Ländern, einen Haufen Untergrundgruppen. Und können wir mal aufzählen, aus der Tschechischen Republik natürlich, aus der Slowakei, aus Polen, aus Österreich, aus Russland, sogar aus Zypern, aus Dänemark, den Niederlanden, aus Deutschland, auch aus Australien sind Leute angereist, aus Griechenland, aus England und aus den USA natürlich. Und was in den einzelnen Party-Tents geht, das wissen wir auch nicht genau, aber kommt dann bestimmt Partymusik. Ja. Also ihr seid, denke ich, jetzt gut informiert. Ihr wisst, dass es im Juli 25 Euro und im August 28 Euro kostet und die Campinggebühren quasi bezahlbar sind. Auf jeden Fall bezahlbar sind. Ihr wisst, dass ihr auf hiphopcamp.de euch weitere Infos holen könnt. Beziehungsweise, dass ihr auf unserer Website www.coastradio.de einen Link dorthin findet und die Playlist der heutigen Sendung. Genau. Demnächst wird auch die große Werbekampagne mit Flyern und Plakaten und Postern starten. Ihr werdet also nicht drum rumkommen, euch mit dem Hip-Hop-Camp zu beschäftigen. Yes, dann erzählen wir den Leuten noch, was es in der nächsten Coast-to-Coast-Sendung gibt, genau in 14 Tagen, wieder mittwochs, 21.05 Uhr hier auf Radio Ostfriesland. Genau, und zwar, wir stellen euch die neue Maxi von Too Strong vor. Die haben ja bald ihr neues Album draußen, Dream Machine, und wir hören rein in die Maxi. Wir hören das Pal One-Album, Pal Wolf, an. Stellen euch das vor. Wir haben eine Münchner Untergrundgruppe am Start, die wir euch vorstellen, die wirklich der Hammer sind. Creme Fresh heißen die. Dazu aber dann mehr in 2 Wochen. Und wir haben eine Menge Verlosungen, unter anderem K-Rings Brothers, Freeze, Mobs Wanted, was von Eastpak wird dabei sein. Und ihr könnt euch in dem Zusammenhang schon mal die neue Studionummer aufschreiben. 04921 für Emden 915576. Alright, die Sendezeit ist bald um. Wir sagen auf Wiedersehen und spielen als letztes. Wir spielen von Germ. Das ist auf der Spiritual Warriors Platte enthalten. Produziert von Roy Marquis, den Track Alien 2012. Coast to Coast, Adrian Barne und Franz Hahnemann verabschieden sich. Coastradio.de. Wir sind draußen. Mike Unkin Shooter, Element MC, Relevant C, Irrelevant Me Never Be, Humble Trigger, Bigger, 31st Center V, Verbalist I Meant To Be, Alien Broken Type Flow, I'm All Limit, You Fall Gimmick, I, First Round Rap, Battle Me, Fatality, Rugged Rough Law, God Detect You, Deselect You From A Mental Frame, Equinox Rocks, Rocks Blocks, Meditated, rap elevated me. Let's keep it lyric related. Say stay still, stone grill, tongues amputate, chill, breeze, feel it, too cold. Your testament is too old. I unfold, bold, SB 1200, thundering. You wondering, is he dizzy? No busy, abstract, leaving you shocked like Horace. I'm bored with Earth of E-Rhyme Zeros. Wanna be heroes, rot and decay. Players plot and they play. I'm pulling your plug, equipped, stay calm. Let you flip, so ill is the flux though. Check my producto, yeah it's hot though. But dough is what I lack, but no. I stay lone wolf, crazy creative. And amaze those who remain selective, selective. Thank you. should we camouflage with a skillful collage? Mental mind state, avoid secret large orgies. Or will be intellect street smart from here to Mars? Germ is creeping from boulevard to boulevard. Perfect timing, binary flips like I chain. Golden is the message that I bring. Why you claim on industrial blackness? You need a ghostwriter. I practice. Nothing earthly can match this. Forget what you wanna say. You get caught in the lyrical backdrift. Sky strip, track shifts. I remain the tone wizard. With art, I energize, pulverize. Demons in disguise. Every verb is a password for your backbone. Low is the vocal tone. MCs is one-dimensional vex. They can see the complex. Interstellar, traveler, fabby tale unraveler. My space vessel shapes like an obelisk, hovering above plateaus for those who know blows of polished metal. All the time, I'm all rhyme. You one-time wonder, not divine. For me, it's like Planet of the Primates. A Cro-Magnon brain must be your savior. Change your behavior. Neuromuscular impulses I'm sending to you. Heed my words, do you read? They couldn't keep me, cause I'm alien. I flow zigzags and have you trembling. The ET is constantly battling. They couldn't keep me, cause I'm alien. I flow zigzags and have you trembling. The ET is constantly battling. I can't decipher your ice down clowns wearing elusive garments. If I was human, I'd probably vomit. To all my alien MCs, if there's a case of fraud, be on it and decloak the perpetrator. When my first eye blasts, diamond turns to glass. Cost 90% of this industry is trash. Equivalent, my phony MC tracking device is activated to lock down the confused. Believe me, 2G is not. Take the red pill. My texture surrounds like Neo in Chromatose. Solid state logic, titanium blows, leaving your earth overdented. Phony women candy scented, so you can avoid the womb-versal system. Wisdom needs rehearsal. Hater players are not from Syria. Spidey is the key, the mission. Listen and see beyond the visible. My flux expands on and on. Ancient phenomena.